So, aber bevor es heute losgeht mit Molle und Korn, möchten wir euch noch kurz unseren Partner EasyJet ans Herz legen. Genau, EasyJet ist nämlich die Airline für Berlin mit über 90 spannenden Reisezielen ab Schönefeld und Tegel. Wenn ihr also diesen Herbst mal euren Horizont erweitern wollt, fliegt doch einfach raus aus Berlin, zum Beispiel nach Montpellier, Barcelona, Neapel oder Warschau. Oder auch quer durch Deutschland nach München, Köln, Stuttgart, Düsseldorf oder Frankfurt. Alle Ziele und die günstigsten Preise findet ihr auf easyjet.com. Direkt vom Kurfürstendamm in Berlin. Molle und Korn. Der Podcast von der Berliner Morgenpost. Und hier sind Emina Benalia und Sebastian Geißler. So, ja, herzlich willkommen bei Molle und Korn. Herzlich Ja. willkommen zu der Folge Nummer 37. Ja, ich muss es leider sagen, ich bin krank und verrotzt zu Hause jetzt heute und deswegen hören wir uns nur fernmündlich. Ja, Emina, Ja, da ich bin ich hoffe. auch sehr froh Ja, drüber. ich hoffe, dir geht's besser am Kudamm. Mich hat ein, also mindestens saftiger grippaler Infekt, vielleicht ist es sogar so eine echte Grippe dahin gestreckt, weil ich richtig so, das ging mit, also nachts ist immer noch so ein bisschen mit erhöhter Temperatur auch Fieber, so ein bisschen Schüttelfrost und richtig verrotzt. Ich habe jetzt aber, na, ich will nicht nur mein Leid klagen hier, aber ich habe jetzt ein Du bist bisschen einfach eine Memme. Steh dazu, Sebastian, Nasendusche. du bist einfach eine Memme. Das mag Erinnerst du so dich noch sein. an die Folge, in der ich über die Männergrippe rezitiert habe, dass es die Ja. tatsächlich gibt? Nachzuhören natürlich in unseren Archiven von Molle und Korn, die Genau, Männergrippe, die gibt es wirklich. Molle und Korn Melle und Classics. Melle und Korn. Molle und Korn Classics, genau. Insofern für mich heute auch keine Molle, sondern Salbeitee hier oder auch Kamille und so. Das ist ja, ist aber erstaunlich, was man noch so an Teebeständen zu Hause hat, wenn man sie braucht. Das ist ganz gut. Und Das Nasendusche. stimmt. Nasendusche, wie gesagt. Ich glaube, die Grippesaison geht ja auch wieder los. Warte mal. Aber so ein bisschen geht ja, glaube ich, auch wieder los. Denn wir starten ja in den Herbst jetzt in Kürze, ja. Vielleicht solltest du einfach mal rausgehen und deine Nase in die Sonne halten, Sebastian. Das Wetter draußen ist nämlich fabelhaft. Ja, Für Mitte September ist das echt der Hammer. das mag so sein, aber das ist irgendwie Und auch macht die. super Laune. Ja, vielleicht nachher so ein kleiner, aber es ist irgendwie, Mach das ich mal. liege einfach rum und schlafe so viel wie möglich, weißt du? Und dann ist auch schon wieder Zeit für Inhalation. Stichwort Inhalation. Gut, jetzt mache ich die Überleitung. Du hattest was zum Thema hier Rauchverbot vorbereitet. Also ich spreche natürlich hier von diesen, weißt du, wo du dann so ein Öl dir da reinträufelst oder Kamillenmischung und so weiter und dann mit so einem Inhalationsgerät. Ja. Das ballert einen übrigens richtig weg. Das ist fast wie was man so aus Filmen kennt von irgendwelchen Bongs, also Leuten, die so irgendwelche Drogen da inhalieren. Ja, das war wirklich richtig starke. Sebastian, auf was bist du gerade? Verklabest du? Richtig starke Mischung, was er mir da verschrieben hat, der Arzt. Irgendwie das, also, naja, nein, Rauchverbot in Berliner Shisha-Bars soll jetzt kommen, oder? Ich finde das. Super geile Meldung. Ja, Super geil. weil irgendwie, ich meine, Shisha-Bar ist ja, wir erinnern uns nochmal, Shisha ist ja dieses orientalische Ding, was man, ne, wo dann unten wird Tabak rein und dann wird das durchs Wasser gefiltert und so, wie schädlich das jetzt wirklich ist. Angeblich wahnsinnig schädlich, andere sagen, naja, so. Aber ich meine, der zentrale Zweck einer Shisha-Bar ist doch dort, Tabak zu konsumieren. Insofern, da jetzt Rauchverbot zu erlassen, das ist irgendwie widersinnig. Bei aller Sympathie Genau, fürs Rauchverbot, aber. Ja. Beziehungsweise, um das genau klarzustellen, also es soll nicht prinzipiell verboten werden, sondern die Okay. Betreiber müssen eine rauchfreie Zone etablieren, so wie in Restaurants und so weiter und so fort. Ja. Das ist so ein bisschen, als würden Veganer sagen, ich bin Veganer, deswegen gehe ich in ein Steakhouse und verlange jetzt ein fettes Menü und zwar ein veganes Menü. So ein bisschen, also das hinkt ein bisschen, ne? Also die Betreiber müssen zukünftig halt diese Bereiche eröffnen Ja. und in diesen Bereichen sind E-Zigaretten und E-Wasserpfeifen ebenfalls nicht erlaubt. Was ist denn eine E-Wasserpfeife? Das ist irgendwie Das das habe ich mich Neueste auch vom Neuen. gefragt. Ja, wahrscheinlich. Gesunde Wasserpfeife, wobei ich Ja, dachte, Wasserpfeifen gesund. seien gesünder Ja, als es gab auch Leute, die Zigaretten. sagen, das ist so, als würde man eine Schachtel Zigaretten wegziehen oder so an so einer Wasserpfeife rauchen. Aber ich glaube, was auch sehr schädlich sein soll, ist über. Warte, ich muss kurz mal husten. Passt ja bei dem Thema. Passt ja bei dem Thema. Was auch schädlich sein soll, diese Kohle, die da unten so glimmt dann, weil die quasi, ne, emittiert ja CO2 und das kann ja nicht abziehen, sondern verteilt sich dann so im Raum und so. Das ist quasi auch, wenn man das einatmet, nicht sehr gesund, ja. Ja. Ja, ja. So, und eingebracht hat das Ganze die Gesundheitsverwaltung, die Berliner Gesundheitsverwaltung, diesen Vorschlag. Und sie wollen die Rauchverbote auch ausweiten, also nicht nur in Shisha-Bars soll nicht mehr überall geraucht werden, sondern auch vor Krankenhäusern und auch auf Spielplätzen sollen Rauchverbote entstehen. Und bei Verstößen sollen Bußgelder erhoben werden. Und das könnte sehr, sehr teuer werden. Ab 500 Euro sollen die Bußgelder hoch sein, teuer sein. Ja, du weißt, ich bin ja ein Fan von Law and Order. Deswegen, von Rauchen auf Spielplätzen. Ich weiß nee, das nicht. Nein, von Law and Order. Deswegen, also das Stichwort Broken Window Effekt. Ne? Wenn einer irgendwo Müll hinstellt, steht der Nächste noch was hin. Und so. Das ist ja in Berlin leider sehr ausgeprägt. Insofern würde es mich dann doch freuen, wenn sowas tatsächlich hart durchgesetzt werden würde. Zumindest auf Spielplätzen, finde ich, ne? Mit Kindern, die da spielen, die sowas in den Mund nehmen und so, das ist nicht richtig so. Frage mich allerdings gleichzeitig auch, wir haben ja auf einigen Berliner Spielplätzen ganz offenkundig schon das Problem mit, dass da Spritzbestecke herumliegen von Drogenkonsumenten und dann, da ist neulich ein Kind reingetreten und so, also sehr, sehr dramatische Sachen, ja, ja, so. Na, ja, will man nicht erleben, vor allem nicht als Mama. Insofern, da muss man das ja eigentlich erstmal ansetzen. Das tut mir besonders weh. Ja. Was ich mich auch frage, ist natürlich, wie soll das kontrolliert werden? Ich meine, tagsüber sind natürlich Leute auf dem Spielplatz und mehrere Leute, da kann man natürlich eingreifen. Was jeder wahrscheinlich kennt, ist, dass man sich noch aus Jugendzeiten kennt, dass man sich abends irgendwo auf dem Spielplatz trifft, weil man ganz cool ist und mal eine Kippe heimlich vor der Mama raucht. Vor der Mama versteckt, meine ich. Und angenommen, ich sehe jetzt so einen Fall, wen rufe ich da an? Ordnungsamt hat ja zu und die Berliner Polizei hat ja bekanntlich auch Wichtigeres zu tun als irgendwelche Verbrecher, die heimlich rauchen. Ich glaube, in dem Fall kannst du auch im Sinne dieses jungen Menschen eigentlich nur den jungen Menschen direkt ansprechen und sagen, hier, pass auf, das ist gefährlich, das schadet dir, das ist verboten. So, also da musstest du dann, ich glaube nicht, dass man da jetzt, sowieso, ich bin eigentlich kein Freund von Denunziantentum. Wobei, wenn jemand wenn jemand vor meiner Haustür Müll ablädt und den hier quasi zu verschenken, weißt du, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich dazu, ich weiß gar nicht, wie ich da reagieren würde, aber ich habe es mehrfach erlebt, dass das jemand getan hat. Und ich habe es leider nicht unmittelbar mitbekommen. Und dann steht das hier und so. Naja, ja. Also ich finde es absurd, diese Forderung, dass in den Shisha-Bars diese rauchfreien Zonen errichtet werden. Wobei ich sagen muss, es gab eine Reportage, die ich vor ein paar Monaten auf RBB gesehen habe. Das war so ein Einspieler aus den 50er, 60er Jahren, wo es darum ging, dass in Bussen nicht mehr geraucht werden soll. Ja, und ich habe das auch gesehen. Das war damals, glaube ich, das war damals vom, ja gut, Senderfreies Berlin damals, ein Fernsehbeitrag, der dann irgendwie in der Abendschau lief oder so. Ich glaube, es war ja aus der Abendschau. Oh, das habe ich auch gesehen, genau. Das war Abendschau. War kurios. Und dort wurde ein Mann auf der Straße interviewt, der sich furchtbar aufgeregt hat, was der Regierung einfällt, sich ins Privatleben einzumischen. Doch wohl noch rauchen dürfen im Bus, was? Ja, demnächst wollen sie uns dann das Rauchen in den Autos verbieten. So, heute käme keiner auf die Idee, in der Bahn oder im Bus zu rauchen. In Berlin, weißt du auch, ja, aber ist dann man kann sich aufregen, es kommt, wie es kommt. Ja, es kommt, wie es kommt. Das habe ich mir auch gesagt, als hier dieser Infekt voll durchschlug. Habe ich gesagt, wenn es passieren soll, dann ist es halt aus. Jetzt, weißt du, naja. Ich jammer schon wieder. Du hast deine Brust ausgebreitet und es empfangen, Sebastian. Mit deinem wehenden Haar. Liegt mir dann nicht viel anderes übrig, ja. Es dauert auch, bis man das wieder los wird. Das ist echt ein bisschen lästig. Eigentlich wäre schön, man könnte jetzt die letzten schönen Tage draußen genießen, wie du gesagt hast, aber ich, mach das. UV-Strahlung ist nämlich auch gut für die Nasennebenhöhlen, das befreit alles, weißt du? Man hat ja so UV-Rotlampen, vor die man sich setzen kann. Helfen auch. Ich liege herum und ja, ich habe eigentlich nicht mal Lust irgendwie auf Netflix oder so. Ich lasse es mir einfach nur schlecht gehen, so im Bett hier. Das ist also, ja. Deswegen bin ich mal froh, dass wir jetzt hier mal einiges thematisch durcharbeiten können. Das ist ja so ein Highlight. Man vereinsamt ja dann auch so ein bisschen hier, wenn man, Themenwechsel, oder? Themenwechsel, Berlin, Nahverkehr. Berlin, Nahverkehr, okay. Können wir auch zuerst verkommen. Molle und Korn. Nahverkehr. Berliner unterwegs. Ich hatte eigentlich was anderes auf dem Zettel, aber Nahverkehr ist auch sehr, sehr gut. Nahverkehr, Sebastian. Ja. Du machst die Regie. Ich habe mich heute, auch vorbereitet. Ich habe mich richtig vorbereitet. Ich habe hier so einen Ablaufzettel. Ah, sehr gut, ja. Wir sind wieder in unsere Mustern gefangen. Ja, das mag sein. Und zwar habe ich auch eine perfekte Überleitung geschrieben, die du natürlich gerade sehr verdorben hast. Ach Mensch, dann soll ich dir einfach vorlesen? Oder mach einfach nochmal die Überleitung, wir bringen einfach da nochmal den Jingle. So, ja. Come on. Nein, ach, nee, ich lese das jetzt einfach vor, weil es das Einzige ist, was bei mir zu diesem Thema auf dem Zettel steht. Und zwar habe ich aufgeschrieben, auch wenn bei diesem Hammerwetter noch nicht an Winter zu denken ist, so wird er doch kommen. Und mit ihm die jährlich wiederkehrende Problematik. Wie schützt man die von der bitteren Kälte ich spreche einfach frei. Also es geht um die Obdachlosen, um die Schutzbedürftigen in unserer Stadt, die in kalten Winter auch in Bahnhöfen übernachten dürften. Ja. Und jetzt vermeldet die BVG, dass sie das in Zukunft nochmal überdenken wollen und die Bahnhöfe doch schließen wollen. Ja, es ist ja so, dass die Bahnhöfe bislang nachts, das kriegen ja viele, manche gar nicht mit, die werden ja nachts in der Regel abgeschlossen und zugemacht. Selbst so U-Bahnhof Warschauer Straße zum Beispiel wird abends dann abgeschlossen, da kommen diese Tore davor und dann kannst du nicht mehr rein. Genau, da hat ja die BVG früher, wenn es in den harten Minusbereich ging, gesagt, jetzt ist es so kalt, wir öffnen das, dann können Obdachlose da drin zumindest etwas wärmer übernachten, genau, und drohen dann nicht draußen zu erfrieren. Nun sagt die BVG aber, dass es auch inzwischen mehr Schlafplätze gäbe in Berlin, sodass das gar nicht mehr in diesem Sinne nötig sei. Ich weiß nicht, wie das einzuschätzen ist, aber das war wohl eine der Begründungen. Wie siehst du es? Ist das vertretbar, wie die BVG jetzt agiert, oder ist das zu kritisieren? Es ist ein zweischneidiges Schwert. Also unter anderem hat die Chefin, BVG-Chefin Sigrid Nikuta auch gesagt, dass sie sich auch Sorgen machen, also aus Sicherheitsgründen, weil in den Gleisen natürlich stark Strom fließt, auch nachts. Den kann man nicht abschalten. Den kann man nicht abschalten. Also es laufen Bauarbeiten auf der Strecke und die Züge müssen wenden und müssen Sachen transportieren. Deswegen gibt es dort Starkstrom in den Gleisbetten. Und oft würden in diesen Bahnhöfen, also nicht selten, bis zu 12 Menschen übernachten, die stark alkoholisiert sind, die unter Drogeneinfluss stehen. Und man könne gar nicht so viel Sicherheitspersonal zur Verfügung stellen, um das alles zu überwachen. So, das ist das Erste, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Zweitens ist die BVG die Bahn, die S-Bahn, sind halt nicht dafür verantwortlich, solche sozialen Probleme aufzufangen. Das ist meine Meinung. Das müsste ein Staat halt gewährleisten und das tut es nicht. Ja, ich sage ja auch immer beispielsweise die S-Bahn, das ist jetzt nicht die BVG, aber oder öffentlicher Nahverkehr ist keine Sozialstation. Das ist was ich auch immer sehr kritisch sehe. Du weißt, wenn da Menschen sind, die offenkundig sehr verwahrlost sind und extrem riechen, dass die einen solchen Waggon quasi in die Unbenutzbarkeit stinken lassen, und das ist ein großes Problem, und das ist eigentlich nicht der Sinn des öffentlichen Nahverkehrs, das aufzufangen, sondern da müssten andere Mechanismen greifen. Welche das dann jeweils sind, muss ich sagen, kann ich dir auch nicht sagen, aber ich fühle mich da als Nutzer dieser Bahn, und wir wollen ja, dass die Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen, doch sehr belästigt. Also es ist so eine Sache. Also ich weiß, dass vor einiger Zeit die Deutsche Bahn angegriffen wurde, weil die eben auch gesagt haben, okay, in S-Bahnhöfen Übernachtung müssen wir überdenken. Und Dieter Puhl, das ist der Leiter der Bahnhofsmission hier am Bahnhof Zoo, der hat die Deutsche Bahn sehr in Schutz genommen und hat gesagt, das ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Das hat er auf seinem Facebook-Account veröffentlicht und gesagt. Ja. Die Kritik an der Bahn, weil die Bahn dieser Bahnhofsmission der Organisation sehr unter die Arme greifen würde, ihnen Möglichkeit zur Verfügung stellen würde, die sie sonst nicht hätten. Und ich glaube schon, dass da auf dieser Ebene sehr viel passiert. Also dass man die Organisation unterstützt und guckt, wie kann man das besser machen. Aber wie du schon richtig gesagt hast, es ist keine soziale Einrichtung, und das Verkehrsnetz oder die Betreiber der Verkehrsnetze sollten dafür nicht einstehen. Wobei man auch sagen muss, wenn es darum geht zu sagen, von mir aus verrecke, wir müssen unsere Sicherheitswahn, das ist auch nicht die feine menschliche Art. Na, genau, da wollte ich ja so ein bisschen drauf hinaus. Also, dass ja die Sache natürlich ist im Sinne der Nothilfe, wir hatten ja schon Temperaturen in Berlin, wo es nachts plötzlich mal auf, man glaubte sich fast selbst nicht mehr, aber unter minus 30 Grad ging. So, und dann zu sagen, im Sinne der Nothilfe, für jeden, der es noch nicht irgendwo anders hingeschafft hat, wir öffnen jetzt spontan die Bahnhöfe, ist natürlich dann eine, nicht nur eine humane Geste, sondern sichert dann unter Umständen wirklich das Überleben von Menschen in dieser Nacht. Also das, deswegen, es ist eine zweischneidige Sache. Wenn, wie die BVG sagt, okay, es gibt da andere Möglichkeiten, da hat sich das Angebot verbessert, dann ist es ja gut. Aber mal sehen, ich meine, der nächste Winter kommt bestimmt. Wir werden ja sehen, ob es dann dort Probleme gibt oder nicht. Achso, anderes Thema, wir bleiben noch ein bisschen im Nahverkehr, oder? Was hältst du denn von diesem? Nein, pass auf, lass mich mal die Regie führen, das war Nahverkehr. Molle und Korn. Nahverkehr. Berliner unterwegs. Okay, na, Verkehr. Ja, komm, kaum bin ich krank zu Hause, reißt sie hier alles an sich. Okay. Man nennt mich auch Domina. Demina. Okay. Und jetzt kommen wir zu der Rubrik Molle und Korn intern. Und auch da habe ich eine tolle Überleitung. Die Bahn bewegt die Menschen und du, lieber Sebastian, du bewegst die Bahn. Aber erzähl mal lieber selbst. Was? Ach so, ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst. Okay, nein, stimmt, das hatten wir hier nämlich noch gar nicht erzählt. Ich hatte, du weißt, dass die bei der Bahn, bei der BVG haben die in der U-Bahn immer gesagt, wenn jetzt eine Linie ausfällt, was weiß ich, die U3 fährt zurzeit unregelmäßig. Vielen Dank für Ihr Verständnis. So, da hatte ich mich. Wir bitten um Ihr Verständnis, ja, natürlich. Ja, oder wir, ich weiß nicht mehr genau, ob es wir bitten um Verständnis. Genau, wir bitten um Verständnis. So, und auf Englisch sagen wir aber, we apologize for the inconvenience. Ja, wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Und ich hatte dann mal in einem Artikel für die Morgenpost geschrieben, warum bitten die nicht auch auf Deutsch einfach um entschuldigen? Um Entschuldigung oder entschuldigen sich. Warum heißt es dann, wir bitten um Verständnis? Zumal du gar kein Verständnis haben kannst. Aufbringen musst. Nee. Gar nicht haben kannst, weil sie dir ja nicht sagen, warum die Bahn nicht regelmäßig verkehrt. Und um das zu verstehen und insofern Verständnis dafür zu haben, müssen sie dir das ja sagen. Weil jetzt hier gerade irgendwie eine Signalstörung ist, kommt die Bahn unregelmäßig. Aber es ist auf jeden Fall natürlich viel eleganter und höflicher, um Entschuldigung zu bitten. Ich hatte das also geschrieben, ja, und daraufhin hat dann die BVG gesagt, und das fand ich natürlich sehr, sehr cool. Okay, das war sehr fett, ja. Wir ändern das. Und das haben sie jetzt tatsächlich geändert. Und jetzt heißt es, wir bitten um Entschuldigung. Ja. Finde ich sensationell. Ja. Finde ich sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool reagiert von der BVG. Ja. Das ist echt fett. Das war die Rubrik intern. Molle und Korn intern. Nee, das war echt eine tolle Geschichte. Aber ganz ehrlich, ich habe mir überlegt, wenn du zum Beispiel deinem Arbeitgeber schreibst, lieber XY, ich bin heute krank. Genau, das dachte ich mir, ja. Dann sagst du aber dann schreibst du ja auch nicht, ich bitte um Entschuldigung. Dann sagst du ja auch, nee, aber dann bin ich auch nicht auf Verständnis. Ich muss mich leider krank melden. Aber ich stell dir vor, ich würde meinem Arbeitgeber schreiben, ich komme heute nicht zur Arbeit, ich bitte um Verständnis. Würde wahrscheinlich wenig Verständnis mir entgegenschlagen, ja, sondern das mache ich dreimal, dann ist aber so Berlin-Style, wenn du sagst, komm drauf klar. Ich bin krank, ja, so, geht nicht, dann ist schon besser. So, und das meinte ich ja da bei der BVG. Und das haben sie ja auch schnell eingesehen. Sagten, sie wussten eigentlich gar nicht, dass sie quasi auf Englisch da höflicher sind als auf, Deutsch. Schön reagiert. Ich weiß noch, an dem Tag, wo die Meldung dann kam, dass die Bahn aufgrund des Morgenpostberichtes, beziehungsweise es war ja ein Kommentar von dir, die Ansage meldet, anders einspricht, da warst du ja nicht da, da warst du ja auch krank, glaube ich. Du musst echt an deinem Immunsystem arbeiten, Sebastian. Nee, da war ich nicht krank, da war ich im Urlaub. Das ist das andere, die andere Abwesenheit. Bitte haben Sie Verständnis, ich habe Urlaub. Auf jeden Fall hat die Pressesprecherin hier mehrmals angerufen in einem ziemlich rabiaten Ton und nach dir verlangt und wir wussten nicht, worum es geht. Wie echt? Und als wir das mitbekommen, ja. Aber ist denn der Herr Geisler zu sprechen? Warum das denn? Ich muss das mit ihm besprechen. Warum das denn? Ja, weil die halt dir als erstes verkünden wollten. Ach so, okay. Wir bitten jetzt um Entschuldigen. Ach so, okay. Also da war sie aber nicht böse, sondern sie haben es mit Humor genommen. Okay, gut. Aber sehr energisch. Also es klang im ersten Moment ziemlich... Es droht Ungemach. Ja, wir wussten nicht genau, worum es ging. Es klang ein bisschen böse. Okay, naja, nee, aber war es nicht. Okay, war es nicht. Nee, cool reagiert von der BVG. Super. Finde ich gut, ja. Finde ich gut, ja. Anderes Thema. Und zwar, das ist auch, wir bleiben beim Thema Krankheit und Verderbnis. Nein, Berlin hat 2017 5 Millionen Euro und ein Pferd geerbt, und zwar ein krankes Pferd. Jetzt ist die Frage, das ist eine meiner Lieblingsmeldungen jetzt hier von dieser Woche. Die Frage, wie geht das? Ja, also es ist offenbar rechtlich so, wenn ein Mensch, also ein Berliner Bürger, verstirbt und der hat keine Nachkommen, die sich ermitteln lassen, auf die dann dieser Unterhalt, dieses Erbe quasi entfallen würde, dann erbt das Land Berlin. So, und dadurch hat das Land Berlin im vergangenen Jahr 5,19 Millionen Euro aus Nachlässen eingenommen. Vorher war es sogar noch ein bisschen mehr in dem Jahr davor. Und auf diese Weise seit 2010 hat Berlin knapp 30 Millionen Euro eingenommen. Einfach dadurch, dass Menschen gestorben sind, die keine Nachfahren hatten, und das fällt dann dem Staat zu, und wenn es Berliner sind, fällt es Berlin zu. Das ist die sogenannte Fiskalerbschaft. Das ist, finde ich, interessant. Und das Land erbt nicht nur Bargeld, sondern auch Häuser, Wohnungen, Grundstücke, in dem Fall auch irgendwie ein krankes Pferd. Und das ist schon kurios, wenn man darüber nachdenkt, ja. Wobei ich ja immer dachte, kurios war auch der Fall, entschuldige, dass ich da einhake, kurios war auch der Fall von einer Frau, die vollkommen mittellos gestorben ist, obdachlos, eine ältere Frau. Aha. Und die Verwaltung, die Mitarbeiter der Verwaltung haben bei ihr einen Hinweis auf einen Bankschließfach gefunden, und in diesem Bankschließfach fanden sie wertvolle Goldmünzen, von denen diese Frau eigentlich ein Luxusleben hätte leben können. Also auch das ist sehr kurios. Ja. Seltsam. Und das, ja. Ich meine, wie viel, man weiß leider nicht, wie viel das wert war, oder? Weil das wäre schon interessant. Jemand, ich glaube, nee. Das, ja. Also es hieß nur seitens diese Verwaltung, dass es eigentlich locker gereicht hätte, um ein sehr, sehr schönes, luxuriöses, also das Wort ist wirklich gefallen, luxuriöses Leben zu leben. Mhm. Und zurück zu dem kranken Pferd, das wurde ja dann zum Tierarzt gebracht. Das ist ein positiver Ausgang, weil der Rest der Erbschaft sozusagen diese Pflege finanzieren konnte. Habe ich das richtig verstanden? Das Pferd hat auf jeden Fall überlebt. So, ja. Was aber kein Normalfall wäre, gäbe es kein Geld, um das Pferd zu heilen, hätte es auch anders ausgehen können. Ich will das böse Wort nicht in den Mund nehmen. Ich habe ein Kleinkind, ich muss das immer umschreiben. Dann wäre das Pferdchen eingeschlafen. Ja, ach Gott, ja. Ja. Naja, das ist Aber was wolltest du sagen? Ich habe dich unterbrochen. Passiert mir sonst nie, Sebastian. ich weiß gar nicht, ich wollte eigentlich gar nicht mehr sehr viel dazu sagen. Ich find's kurios. Ach so, doch, ich wollte sagen, dass eigentlich dachte ich immer, wenn kein Erbe ermittelt werden kann, kommt doch eine Mail aus Nigeria, nicht? Von wegen dir, Mr. Geisler. Herr sowieso, Mr. So-and-so hat Ihnen 30 Millionen US-Dollar hinterlassen, die ich jetzt gerne in Ihren Bank-Account transferieren würde. Ja, so. Und dann soll man da ist seine... Ist dir das schon mal passiert, Sebastian? Dass ich so eine Mail bekommen habe? Ja. Ja, klar, mehrfach. Das ist doch diese ganz klassische Spam-Mail. Ich finde das immer lustig. Ja. Ich bekomme sowas nicht. Echt? Vor ein paar Jahren noch war das so ein Klassiker. Ich frage mich aber, fällt da irgendwer drauf rein? Schickt dann, glaubt wirklich jemand? Echt? Ja. Also nicht auf diese Erbschaftsnummer, aber ich kenne jemanden, der angeblich eine Frau in Russland hat. Diese Frau hat er noch nie getroffen, aber sie bittet ihn immer um Geld, weil sie ihn natürlich treffen möchte und die Familie arm ist und sie nicht nach Deutschland kann, aber sie schickt ihm immer Fotos. Und das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Also vielleicht gibt es diese Frau auch wirklich. Ja, ich ahne Betrug. Aber so viel Geld, wie da überwiesen wurde, egal ob es sie gibt oder nicht, ganz ehrlich ist das nicht. Also die Masche ist mir bekannt, da habe ich auch schon mal von gehört. Gibt es auch mit Männern, die dann irgendwie gerade, und jetzt bin ich plötzlich krank geworden oder ich sitze im Gefängnis zu Unrecht und muss eine Kaution, so, weißt du? Und die dann aus der Ferne quasi dann der Frau Hoffnung machen, und die haben sich noch nie gesehen, kennen sich nur von Fotos oder so. Oder vielleicht sogar von der Webcam, weißt du? Und der macht das dann aber mit 20 Frauen oder so und verdient damit irgendwo in der Karibik oder sonst wo seinen Lebensunterhalt. Das Internet macht die erstaunlichsten Dinge möglich. Vor allem, man fragt sich ja immer, wenn man solche Meldungen bekommt, wer fällt darauf rein? Oder ja. Man kennt ja die Maschen. Also egal, ob das jetzt die Polizei ist, die unter 110 anruft. Also da denke ich auch immer, Polizei ruft nie unter 110 an. Da würde ich sofort auflegen oder skeptisch werden. Oder, ja, du meinst diese quasi oder war das Enkeltrick? 112? War das 112 oder 110? Ja, ich glaube, die Nummer wäre dann quasi 030110 oder so. Genau, es gibt diese Masche von sogenannten Enkeltrickbetrügern, die quasi anrufen und sich als Polizisten ausgeben und sagen, wir müssen mal bei Ihnen in die Wohnung kommen. Jemand will Sie überfallen. Wir holen einfach mal zur Sicherheit halt schön ihre sämtlichen Wertsachen ab oder so. Und um das quasi glaubwürdiger erscheinen zu lassen, rufen die dann an von so einer Fake-Nummer 110 und so. Das geht aber technisch gar nicht. Die echte Polizei ruft nie an und dann steht im Display 110 bei dir. Das geht technisch, hat mir die Polizei mal versichert, geht das gar nicht, ja. Geht das nicht. Aber seitdem wir halt diesen Bekannten im Freundeskreis haben, das ist ein Freund meiner Eltern, ist es wirklich suspekt. Also man weiß um die Masche, man sagt ihm das, man hält ihm Argumente vor, man zeigt ihm Artikel. Und der ist vollkommen blind, der lässt sich nicht von seiner großen Liebe abbringen und das ist wirklich, wirklich, wirklich suspekt. Also da kann man auch nachvollziehen, warum es so viele Opfer gibt. Und das ist ein bisschen tragisch, ja, das ist tragisch. Ja, ja. Ach Gott. So schaut's aus. So sieht das aus. Sebastian, ja. Mein Lieber, du hast gesagt, du möchtest heute nicht so lang machen. Das soll eine super kurze, super Folge werden, deswegen, warte mal. Ich mach mal hier magisches Klicken und auf einmal läuft im Hintergrund die Musik. Hörst du das? Wahnsinn, das ist wie bei Hallo Spencer. Ich kann zaubern. Die Älteren, kennst du noch Hallo Spencer? Hast du das früher auch gesehen? Diese Kindersendung bei N3 freitags immer, 18 Uhr. Nee, hast du nicht gesehen. Wir waren sehr arm und wir hatten keinen Fernseher. Ach so, jetzt, aber ihr wart doch auch im NDR-Einzugsgebiet da in Rostock eigentlich, ne? Aber es lief ja bestimmt auch hier im damals SFB noch, also RBB heute und so, weiß ich gar nicht. Diese alten Kindersachen, die man gar nicht mehr, das kennen ja die jungen Menschen heute gar nicht mehr. Ja, ja. So. Das würde ich nicht pauschalisieren. Nicht pauschalisieren. Pauschalisieren ist gerade auch vom Hintergrund des politischen Klimas im Land immer schwierig, ja. Habe ich das richtig? Da war das politische Statement von Herrn Geisler. Genau. In Gesundheit und in Krankheit. Immer geistesanwesend. Was Persönliches, Herr, ja. Geisler. Ja, Mensch. Mein Schätzelein, fühl dich ganz doll gedrückt, aber ganz doll auf die Ferne, damit du mich nicht ansteckst. Ja, ich mach gleich wieder schön nochmal Nasendusche, das kannst du ja dreimal am Tag kannst du das machen, weißt du, mit dem Salz, und dann lässt du das einmal so durchlaufen und dann kommt auch schon wieder inhalieren und dann gibt's schon wieder einen Tee und es geht ab ins Bett, das ist irgendwie so, und dann muss das ja irgendwann nochmal ausgestanden sein hier. Ja, aber die Stimme, dein Leben ist beneidenswert. Ja, aber die Stimme ist ganz cool, oder? Weißt du, weil irgendwie so dieses brüchige, raue. Das ist, also als wäre ich, und damit, da schließt sich der Kreis. Ja, man merkt schon ein bisschen verschnupft, glaube ich, weiß nicht. Da schließt sich der Kreis. Es ist so, als hätte ich quasi zu lange als Passivraucher in der Berliner Shisha-Bar verbracht, weißt du? So. Hör auf zu rauchen, hör auf zu saufen. Sebastian, wir brauchen dich. Nichts davon. Also, Tee ist das Zauberwort. Und Inhalation von ätherischen Ölen oder was, keine Ahnung. In diesem Sinne, Ibina, mach's gut. Wir sehen uns nächste Woche hoffentlich in besserer Verfassung. Bis dann. Tschüss. Ciao. Die Zigarette danach. Ja, Mensch, Emina, wie fandest du die, jetzt kann ich nochmal ein bisschen husten, weil, wie fandest du die Sendung? Es ist irgendwie, also, ich finde es immer aufregend, wenn wir so auf die Ferne telefonieren. Ja. Man muss so richtig sensitiv sein und aufeinander eingehen und spüren, was will der andere sagen. Stimmt, man muss erst spüren, Bullshit, wann der andere reden will. Und man widerspricht, ich glaube, und fällt sich ins Wort, so, so ist es. Ich glaube, es wäre auch nochmal interessant für die Leute, wie das technisch geht. Das ist klar, sie klingt, als wären wir im selben Raum und in Wahrheit liege ich im Bett hier. Und trotzdem ist das so. Also es ist nicht wie am Telefon oder so, es ist Magic. Ja? Wie machen die beiden das? Vielleicht erklären wir das. Wir haben es eigentlich schon erklärt. Kann man bei Classic vorangegangen. Sebastian, du musst jetzt echt schlafen. Schlaf gut. In diesem Sinne. Bis dann. Mach's gut, Emina. Tschüss. Ciao.